Eins geboren aus kalter Luft und Regen aus den Bergen. Die Macht, die eiskalt vor uns liegt, denn ein kaltes Herz verborgen. Jetzt schlag in das Eis, kalt und klar, suche nach Liebe und auch Gefahr. Finde Schönheit rein und wahr, brich das Eis entzwei, das Herz aus Eis weg. Pass gut auf, geh voran! Wunderschön, mächtig, gefährlich, kalt. Kraft, die man sicher nicht zähmen kann. Stärker als du, stärker als ich, stärker noch als 100 Mann. Eis geboren aus kalter Luft und Regen aus den Bergen. Die Macht, die eiskalt vor uns liegt, ein kaltes Herz verborgen. Schlag in das Eis, kalt und klar, suche nach Liebe und Gefahr. Magie umgibt uns ganz und gar. Dich gut in Acht.